6, 7, 8, 9, 10. Ende, Ende, Ende. Seine Frau, die... Und rannte hinaus auf den Flur. Regina Nesen, es ist kurz nach, Moment, 20.30 Uhr und ich wollte nur fragen, ob wann ich vorbeikommen könnte. Ich rufe morgen früh nochmal an. Gute Nacht. Ja, das Leben verlangte Walter schon. Einsam. Petrus sieht durch das Guckloch. Singen. Na klar, man muss vielseitig sein. einigen Jahren hier. Mir möglich ist. Von Donner, Bökenförde. Herr Fikai, ich habe eine Bitte. Ich möchte von Ihnen gern erfahren, wie heute das Altersheim St. Katharina befindet. Wenn Sie bitte die Adresse geben könnten. Ich rufe am heutigen Abend gegen 20 Uhr wieder an. Schönen Dank, wiederhören. Das mache ich. Zu Hause hat. Aber der heißt in diesem Fall anders. Achso. Ja, hier Neuhans Ernstburg. Guten Abend, Herr Fikai Geißen. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich heute an der Sitzung nicht teilnehmen kann. Ich muss mich noch vorbereiten auf morgen und schaffe das zeitlich nicht mehr. Ich habe einige Male versucht, bei Ihnen anzurufen. Ich habe bei Herrn Bautze versucht, Herrn Dechern zu bekommen, aber es ist wohl nirgendwo jemand zu Hause. Es tut mir dann leid, dass ich das eben doch nicht vor der Sitzung noch zu Wege bringen konnte. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Vielen Dank. Gute Nacht, Herr Fikai Geißen. Ich mach schnell. Ich bin schon ganz. Der Religionsunterricht in der Klasse 12 ist am Samstag die ersten beiden Stunden und Mittwoch die zweite Stunde. Bitte sofort zurückrufen, ob das möglich ist. trug. Schreiben war nicht meines, liebe Botschaft, sonst macht man doch das nicht. Weil es kann ich nur verdammt mich aus, wenn ich es habe, wenn ich es auch trage. Gilla singt jetzt die Rückseite. Der Zeitung verstorbene Josef Hübel, ist das der Hübel, der in Bönnecken früher gearbeitet hat? Ende. Hier ist Anneliese Gaußmann. Ich möchte Ihnen sagen, Herr Fikar, dass wir die Zelte aus Geseke von meinem Arbeitskollegen nicht bekommen können. Sie sollten sich doch bitte bei der KJG in Paderborn erkundigen. Da sind eventuell Zelte zu haben. Vielen Dank. Tschüss. Bei diesem Lied. Christoph Geck in Wewelsburg. Ich wollte den Herrn Ficar fragen, ob er die Beerdigung leitet und ob ich jetzt Beerdigung spielen sollte oder lieber zum Beichtunterricht kommen sollte. Dann soll er mich bitte wieder anrufen. Wieder ran. Es war noch in der Stumpf. Ich möchte nur fragen, ob heute Abend der Bildungsausschuss zusammenkommt. Auf Wiederhören. einem bunten Blumenstrauß. Darüber wollen wir es nicht weiter unterhalten. Kommen Sie bitte eine Viertelstunde später zum Essen. Können Sie mal bitte sofort bei uns anrufen. Danke. Tschüss. Wir möchten Sie heute Nachmittag zum Kaffee einladen, um 3:30. Pastor Brandt und der Generalvikar werden auch hier sein. Wenn Sie Lust haben, sind Sie uns herzlich willkommen. Ende. Italienische. Bleibt sich 50% den Klassikern treu. Und von dem Neuen, das wir schon angesprochen haben? Nein. Im Konrad-Adenauer-Haus und in der Mainzer Staatskanzlei versteckt sein könnten. Für heute Nachmittag ist eine Sitzung des Vertrauens vorgesehen. Hier ist Dieter Mühl. Ich habe heute Morgen auf der Autobahn zwischen Haaren und Meerhof meinen Motor kaputt gefahren und kann deswegen heute Abend nicht nach Axel Höschen fahren und die Sachen mitnehmen. Bitte nicht weitersagen, meine Mutter braucht das in dieser Form nicht zu wissen. Bitte überhaupt keinem sagen. Wenn Sie das machen würden, wir nehmen dann Sonntag die Sache für Herrn Hülschmidt. Alles klar? Vielen Dank. Tschüss. Hier im Gebiet. Schönen guten Abend, Herr Vikar. Hier spricht Finke Tudorf. Ich wollte Ihnen nur kurz sagen, dass wir morgen früh hohen Besuch bekommen. Herr Schuart Weber hat sich bei uns angesagt. Ich hoffe, dass keine weiteren Fragen zu klären sind bezüglich des ökumenischen Gottesdienstes. Das war an und für sich nur meine Anfrage. Sollte da noch etwas zu besprechen sein, dann bitte ich mich, oder anzurufen oder meiner Frau Bescheid zu sagen, denn ich will gleich zum Volleyball. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Herr Vicker. Nach Mitteilung der Polizei blieb der Regierungschef der Angriff. Westfalen. Wechseln. Und der Nackel und der Bübel können leider nicht mitfahren nach Höxte. Sag Ihnen das doch bitte. Herzlichen Dank, Axel. Tschüss. Soweit die Nachrichten, es ist 11 Uhr und 5 Minuten. Meine Damen und Herren, Sie hören den Verkehrshinweis von WDR 2. Die Polizei teilt mit, auf der Bundesstraße 1 von Dortmund in Richtung Essen fließt der Verkehr zwischen Wattenscheider Straße und Wattenscheid Bahnhof vor einer Wanderbaustelle auf ca. 1 Kilometer nur sehr zäh. Der Nahverkehr sollte diesen Störbereich meiden. Ein 2 bis 3 Kilometer langer Stau hat sich auf der Autobahn von Köln in Richtung Münster zwischen Hagen West und Hagen Nord vorgebildet. Mit dem Nazi. Ist ein bisschen Glück, immer die schönen Träume und danach haut. Nee, nicht vor anderen, der Festhäppchen ab noch. Weil die Massen und Lehmen rumreisen, die Bayern reinrutschen, das ist nicht. Das ist ein Luftwaffe, das ist ein Reisen, die nicht Ja, hier lauscht euer Franz Josef. Ich kann heute Abend Sie nicht mitnehmen, da meine Bremsen nicht funktionieren am Wagen. Ich versuche den Knelangen anzurufen, dass er mich mitnimmt. Ich weiß nicht, wenn Sie früher da sind, könnten Sie mich ja vielleicht mitnehmen. Vielleicht geht's so. Wenn nicht, werde ich Ihnen wiegen kommen. Anton in Aden, ich bin heute Nachmittag um 2:30, 3 Uhr nicht zu Hause. Du hast eben hier meinen Onkel informiert. Am besten rufst du heute Abend zwischen 19 und 20 Uhr an, dann bin ich wieder zu Hause. Um 3 Uhr bin ich in Paderborn. Alles Gute, Anton. Waren bereits in Essen-Breden. Spricht Frau Finke in Aden. Ich möchte unsere Irma heute Nachmittag beim Beichtunterricht entschuldigen. Die hat seit 5 Wochen einen Termin beim Kieferorthopäden in Paderborn bei Dr. Schmidtmann und diesen kann ich nicht kurzfristig umwerfen. Kontrolle Ende. Hier, da und Helmut. Und ich wollte noch mal sagen, was aus dem Meeting wird, ich melde mich noch mal. Ne? Und ich hoffe, dass du heute Abend früh nach Hause kommst und ins Bett gehst. Tschüss. Ihr sucht ein Kind ihren, seinen Vater. Ja, und war mein Sohn in Brüssel an. Und